Der Antifaschismus war die Staatsdoktrin der DDR. Alte Nazis gab es hier nicht, die tummelten sich alle im Westen, so die offizielle Lesart. Aufarbeitungsdebatten fanden darum in den ostdeutschen Museen nicht statt, sagt Kurator und Museumsberater Christian Hirte. Es gab 1948 schon das Angebot an die Bevölkerung zu sagen, wir haben das jetzt erledigt, das Thema, und jetzt bauen wir den Sozialismus. Es war sowas wie Konsens. Es ist jedenfalls etwas, was die Ausstellung sämtlich durchzieht. Christian Hirte hat für das Forschungsprojekt des Museumsverbandes Ausstellungen aus den 70er und 80er Jahren analysiert. Er stieg in die Katakomben von Regionalmuseen in Potsdam, Frankfurt-Oder, Cottbus und Brandenburg an der Havel hinab. Die Kuratoren hätten sich zu Honeckers Zeiten an die vorgegebene Linie halten müssen, sagt Hirte. Die Ausstellungsmacher hätten es aber trotzdem geschafft, immer wieder auch eigene Ansätze zu verwirklichen. Oft viel früher als die Kollegen im Westen. Das Nationalkomitee Freies Deutschland, also der Widerstand in den sowjetischen Gefangenenlagern, auch der spanische Bürgerkrieg, die Zwangsarbeit wird sehr früh zum Thema gemacht, schon Mitte der 70er Jahre, oder auch die Euthanasie beispielsweise. Doch die Nazis in der eigenen Stadt wurden meistens ausgeblendet, die politischen Zusammenhänge zwischen 1933 und 1945 nicht analysiert. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel NS-Objekte oft nicht bezeichnet, nicht angesprochen werden, sondern nur so gewissermaßen als symbolische Stellvertreter dahingehängt werden. Aber als wollte man eine Distanz wahren, als wollte man da nicht rangehen. Nach der Wiedervereinigung wurden die Zeitgeschichtsausstellungen der Museen in Brandenburg dann nahezu komplett abgehängt. Warum dieser Bildersturm? Jürgen Daniel vom Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam sucht Antworten. Einerseits eine enorme Verunsicherung der Akteure, die die Ausstellung gemacht haben, eine Verunsicherung der Besucher und natürlich auch einen politischen Druck, sozusagen der all das, was als Hort von DDR-Ostalgie und Ähnlichem vermutet wurde, dann sehr schnell ins Hintertreffen geraten ist. Und in den Jahren nach der Wende hätten die Stadt- und Regionalmuseen aus deren Sicht Wichtigeres zu tun gehabt, als beispielsweise die NS-Geschichte in Cottbus aufzuarbeiten, erklärt Susanne Köstering vom Museumsverband Brandenburg. Sie mussten ums Überleben kämpfen, saniert und auf einen modernen technischen Stand gebracht werden. Das war eine einzige Katastrophe, was hier vorgefunden wurde. Also erstmal überhaupt die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Auf der anderen Seite aber wurden gleichzeitig sehr, sehr viele Mitarbeiter entlassen, also auch sehr viele Museumsleiterinnen und Leiter. Neue, richtig substanzielle neue Ausstellungen, Dauerausstellungen zum Nationalsozialismus sind damals noch nicht im großen Maße erarbeitet worden. Das lag auch daran, dass die regionalen Kuratoren das Thema andernorts kompetent abgedeckt sahen, meint Köstering. Die Diskussion war wirklich dominiert durch die Notwendigkeit, in den großen KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen, Ravensbrück wirklich ganz, ganz wichtige Gedenkorte und Erinnerungsorte, da neue Ausstellungen zu machen, wurden Historikerkommissionen eingesetzt. Die gesamte Aufmerksamkeit in Bezug auf diesen Zeitabschnitt war auf diese großen Einrichtungen gerichtet. Zudem beschäftigte das große Thema der DDR-Aufarbeitung das Publikum mehr als die Vorgängerdiktatur. Doch bis heute gäbe es in Brandenburg und auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern zu wenige wirklich in die Tiefe gehende Ausstellungen zum Nationalsozialismus, sagt Köstering. Vielleicht wirkt tatsächlich noch die Haltung, die antifaschistische Haltung der DDR nicht direkt nach, sondern man hat eine Verunsicherung erlebt nach 1990 und hat jetzt keine neue Haltung dazu gefunden. Das Zweite ist natürlich auch ganz konkret Mangel an Forschung, konkreter ortshistorischer Forschung zu diesem Thema an vielen Orten. Dazu soll das Projekt des Museumsverbandes einen Anstoß geben, indem es die Debatte über Ausstellungsansätze bereichert, hofft Jürgen Daniel vom Zentrum für zeithistorische Forschung. Wie man NS ausstellt, mit welchen Bildern man diese Entwicklung bebildert, wie man Texte dazu schreibt, das ist eine zweite Diskussionsebene, die ganz spannend und wichtig ist für die Diskussion, auch für künftige Forschung. Die in Brandenburg hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Staatsverdrossenheit und Fremdenhass zeigen, wie wichtig eine gründliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auch in Ostdeutschland ist.